Wir sind die Jungs vom Waffenladen. Kommt rein, schaut euch um, schaut euch um, schaut euch um, schaut euch um. Gold und Silber sind unsere Farben. Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold. Tür auf, Tür zu. Schaut euch an, was wir hier haben. Neue Waffen blitzen blank, blinken blank, alles blinkt blitzeblank. Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber, Gold, Silber.